Kundgabe 4882. Empfangen durch Bertha Dudde am 20.04.1950. Ruf zum Wirken. Verbreiten der Wahrheit. Wenn euch der Ruf zum Wirken für mich bewusst werden wird, dann wird sich eurer auch ein innerer Frieden bemächtigen. Und ihr werdet unbesorgt alles an euch herantreten lassen in der Erkenntnis, dass alles mein Wille ist, was über euch kommt. Und dann seid ihr rechte Vertreter meiner Lehre. Dann spüret ihr mich in eurer Nähe und euer Denken ist nur noch geistig gerichtet. Alles Irdische berührt euch nicht mehr. Ihr lebet mit mir und nicht mehr mit der Welt. Und dann wird eure Überzeugungskraft euer Reden erfüllen. Und ihr werdet noch Menschen gewinnen für meine Lehre, die euch zuvor widerstanden haben. Denn eure Überzeugung lässet sie nachdenklich werden und ernstlich prüfen. Jede einzelne Seele, die noch dem Tode abgerungen wird, ist ein unschätzbarer Gewinn, für den ich euch segne. Und jede Seele, die noch vor dem Ende zum Leben erwacht, kann sich zu den Erlösten rechnen, für die ich gestorben bin am Kreuz. Denn auch sie hat den Tod überwunden. Sie ist frei jeder Fessel und geht einem seligen Leben entgegen auf der neuen Erde oder im geistigen Reich, so sie noch vor dem Ende der alten Erde abgerufen wird. Das Zuführen der reinen Wahrheit ist eure Aufgabe, denn nur die reine Wahrheit hat auf die Seele die rechte Wirkung. Nur die reine Wahrheit kann den Menschen zu geistigem Streben veranlassen, denn nur die Wahrheit gibt ein rechtes Bild von mir und meiner Wesenheit und lässt im Menschen den Wunsch erstehen, mir nahe zu kommen. Und darum muss die reine Wahrheit ihnen nahegebracht werden. Darum empfanget ihr zuvor die Wahrheit von oben, auf dass ihr sie austeilen könnet an eure Mitmenschen, die noch bar jeder Kenntnis sind. Was ihr selbst nun voll und ganz annehmen könnet, das werdet ihr auch überzeugt vertreten können, den Mitmenschen gegenüber. Und darum müsstet ihr zuvor unterwiesen worden sein, ehe ihr euer Lehramt antreten könnet. Ihr müsstet selbst um alles wissen, auf das ihr nun aufklärend wirken könnet bei denen, die noch finsteren Geistes sind. Und dass ihr dazu tauglich seid, dafür werde ich sorgen. Benötige ich euch doch als Mitarbeiter auf Erden in der letzten Zeit vor dem Ende, weil ich selbst den Menschen nicht mehr die Wahrheit bringen kann, und daher durch Mittler zu ihnen sprechen muss. Ihr sollet reden an meiner Statt, und ich segne einen jeden, der sich mir zur Verfügung stellt, auf das ich wirken kann durch ihn. Denn die Menschheit ist in großer geistiger Not und bedarf dringend der Hilfe, weil nur noch kurze Zeit bleibt bis zum Ende. Amen.